Also willkommen erstmal heute Abend zu unserer Veranstaltung nochmal von uns vom Seminar für angewandte Unsicherheit. Unsere Veranstaltung im Rahmen der Reihe Kapitalismus am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. In der Reihe beschäftigen wir uns mit dem Kapitalismus und seinen Krisen und eben auch der Frage, wie sich das dann in einem weiteren Sinne auf Überwachung und Disziplinierung auswirkt. Wir haben eine grobe Einteilung bei uns irgendwie, die auch in der wir immer in den einzelnen Veranstaltungen folgen, in drei Phasen des Kapitalismus, wo wir sagen, naja, da hat er sich halt anhand von Krisen verändert und teilen das auf in frühindustriellen Kapitalismus, fordistischen und postfordistischen, beziehungsweise neoliberalen Kapitalismus, dass so dieses, das Tragen, also die Struktur, die wir den einzelnen Veranstaltungen auch immer versuchen zu geben. Wir hatten in der ersten Veranstaltung mit Georg Fülbert dazu auch schon nochmal eine Übersichtsveranstaltung, die halt zu den Krisen des Kapitalismus und eben so verschiedenen Phasen das hatte. Wenn ihr da nicht da sein konntet oder so, wir haben die jetzt auch inzwischen, haben wir dann Audio-Mitschnitt, der bei uns auf der Homepage ist, wenn ihr Lust habt, das irgendwie nachzuhören oder so, was bei den ersten beiden Veranstaltungen von Georg Fülbert und von Gabriele Winker zur Reproduktionsarbeit, das ist jetzt schon online. Wir werden auch heute Abend die Veranstaltung, also den Vortrag aufnehmen. Wenn ihr nicht, also wenn ihr die Diskussion danach, werden wir nicht aufnehmen. Ja. Heute Abend, also geht es dann mit Nadine Müller zur Computerisierung und neuen Arbeitsorganisationen im neoliberalen Kapitalismus. Und wir werden jetzt dann erstmal anfangen mit einem kurzen Input zur Arbeitsorganisation und Überwachung im frühindustriellen und im fordistischen Kapitalismus und dann eben weitergeben. Wir wollen bitten, dass ihr während dem Vortrag nicht raucht. Wir werden nach dem Vortrag eine kurze Rauchpause machen oder eine kurze Pause auch für NichtraucherInnen. Und danach würden wir gerne mit euch dann nochmal über das Thema diskutieren. Genau, wie wir in den letzten Jahrzehnten beobachten konnten, ist der Kapitalismus krisenhaft und mit den größeren systemischen Krisen ist er gezwungen, sich zu reorganisieren. Also ich verweise da auch nochmal auf den Vortrag von Georg Fülbert, den ihr auf unserer Homepage hören könnt. Ich würde jetzt trotzdem kurz noch ein bisschen Input geben, um speziell jetzt zur Arbeitsorganisation. Wir unterscheiden drei Phasen, industrieller, fordistischer und neoliberaler Kapitalismus, die sich auch entsprechend der Formen der Organisierung der Arbeit und damit einhergehend dann auch der Formen der Disziplinierung unterscheiden. Die Krisen sind oft auch dann mit neuen Technologien verknüpft. Eine Voraussetzung für die Disziplinierung der ArbeiterInnen ist die Idee der Subjekte als formal Gleiche und Freie, wie es in der Aufklärung proklamiert wurde. Und erst dadurch, dass Subjekte so begriffen werden, können sie dann auch diszipliniert werden, was wiederum die Grundlage ist für kapitalistische Herrschaft, in der die, die keine Produktionsmittel besitzen, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Der frühindustrielle Kapitalismus mit seinen Manufakturen und ersten Fabriken ist gekennzeichnet von sehr schlechten Arbeitsbedingungen, einem Arbeitstag von 15 bis 16 Stunden zu sehr niedrigen Löhnen, die nur zu einem sehr geringen Standard der Reproduktion ausreichten. Also, wenn überhaupt. Es kam zu Hungersnöten und damit verbunden dann auch wieder zu Revolten. Zentrale Auseinandersetzungen betrafen dann auch genau die Länge des Arbeitstags und die Höhe des Lohns. Die Notwendigkeit, einen Arbeitsplatz zu überwachen, entsteht, als die Produktion außerhalb der familienorientierten Hausgemeinschaft zusammengeführt wird. Es entsteht die Manufaktur, eine Vorform der Fabrik, in der verschiedene Berufe zusammengebracht werden und miteinander kooperieren. Mit der folgenden Entwicklung dann industrieller Maschinen wird in der Fabrik die Arbeit in Teiloperationen an der Maschine zerlegt. Die einzelnen ArbeiterInnen sind nur noch für einen sehr kleinen Arbeitsschritt verantwortlich und werden durch diese Arbeitsteilung entqualifiziert. In der Manufaktur bzw. später Fabrikdisziplin wird die Klosterdisziplin verallgemeinert. So waren die ersten Manufakturen wie Klöster angeordnet. Dabei gibt es dann verschiedene Formen von Aufsehern. Die industriellen Oberoffiziere, sogenannte Dirigenten und Unteroffiziere, die Arbeitsaufseher, die während des Arbeitsprozesses kommandieren, angelehnt an eine militärische Disziplinierung. Verbessert wurde dieses System dann durch die Architektur des Panoptikons. Es ermöglicht die Überwachung einer größeren Anzahl Menschen bzw. InsassInnen eines Gefängnisses, aber halt auch der ArbeiterInnen in der Fabrik durch einige wenige. Die zu Überwachenden werden dabei an bestimmten Orten räumlich getrennt, voneinander festgesetzt, in einer Zelle, am Arbeitsplatz etc. Durch die zumindest immer bestehende Möglichkeit, gerade überwacht zu werden, sollen dabei bestimmte Regeln und Normen verinnerlicht werden. Interessant ist in dieser Zeit auch die Verbreitung von Uhren. Irgendwie musste ja den ArbeiterInnen beigebogen werden, dass sie sich nach der Uhrzeit richten sollen. So sind öffentliche Uhren installiert worden und zum Beispiel mit Glocken die Arbeitszeiten reguliert worden. Die Uhren sind auch ein Relikt aus dem klösterlichen Bereich. Sie werden im 15. Jahrhundert vom Kloster in die Stadt übertragen. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 setzten sich dann endgültig die neuen Fließbandtechniken durch, die bereits 1908 in der Herstellung des VT neue Maßstäbe gesetzt haben. Die damit einsetzende Reorganisierung des Kapitalismus inklusive Entwicklung des Wohlfahrtsstaats wird deswegen Fordismus genannt. Dabei wurde auf Massenproduktion gesetzt. Zwar wird, wie beim VT, nur ein Modell produziert, dafür aber massenhaft und mit einer veränderten, rationalisierten Arbeitsorganisation, dem Taylorismus. In dessen Zentrum steht das Fließband. Mit dem Konzept der wissenschaftlichen Betriebsführung, Scientific Management, werden die Arbeitsschritte noch weiter aufgesplittet und auf verschiedene ArbeiterInnen verteilt, was eine weitere Entqualifizierung zur Folge hat. Die eher militärische Disziplinierung des industriellen Kapitalismus wird durch eine bürokratisch-wissenschaftliche Hierarchisierung ersetzt, in der auf der Ebene des Management das Wissen angehäuft wird. Notwendig für diese Form der Arbeitsorganisation ist die Verinnerlichung einer neuen, strengen Arbeitsdisziplin. Pünktlich, fleißig und ordentlich. In den Fabriken finden dazu Stechuhren und Kartenapparate ab den 20ern weite Verbreitung. Innerhalb der Fabrik ist der Arbeitstag der ArbeiterInnen durch die Geschwindigkeit des Fließbands geregelt. Durch den Takt des Fließbands werden die ArbeiterInnen dann diszipliniert. Ihr kennt sicher die Szene in Charlie Chaplins Modern Times, wo er dem Takt nicht mithalten kann und in die Zahnräder der Maschine gezogen wird. Sozialstaatliche Garantien, die ein Einvernehmen zwischen Arbeitenden und Unternehmen fördern, sowie die Institutionalisierung und Einbindung der Gewerkschaften, sollen Streiks verhindern und eine Identifizierung der Arbeitenden mit ihrem Betrieb schaffen. Das sind natürlich ambivalente Prozesse, hängen sie doch auch mit Kämpfen und Errungenschaften der ArbeiterInnenbewegung zusammen und bedeuten wesentliche Verbesserungen, sozial, gesundheitlich, für viele ArbeiterInnen im Gegensatz zum industriellen Kapitalismus. Mit dem Fordismus kommt es zu großen Produktivitätssteigerungen. Das liegt einerseits an der veränderten Art, wie die Waren schneller und in höherer Anzahl hergestellt werden. Andererseits liegt es an einem neuen Absatzmarkt für genau diese Waren, der Arbeiterin selbst. Mit der Erhöhung der Löhne wird das Kleinfamiliäre ein Ernährermodell propagiert, das Frauen in weiten Teilen aus dem Arbeitsmarkt drängt und sie als unbezahlte ReproduktionsarbeiterInnen an den Herd schickt. In den 70ern kommt es dann zur nächsten Weltwirtschaftskrise und in der darauf folgenden Zeit zur Verbreitung einer ganz neuen Technologie, dem Computer. Welche Auswirkungen das jetzt auf die Arbeit und auf die Organisation von Arbeit hat, dazu hören wir jetzt den Vortrag von Nadine. Ja, guten Abend. Das war ja eine super Einleitung. Natürlich will ich auch noch ein bisschen meinen Senf dazugeben, weil wir können natürlich hier und heute nicht alles analysieren. Was mir besonders wichtig ist, ist sich nochmal anzugucken, was ist irgendwie die besondere Form der Arbeitsteilung in der frühen Industrie. Das ist die Arbeitszerlegung. Also ihr kennt vielleicht alle dieses Stecknadel-Manufakturbeispiel von Adam Smith, dass sozusagen vorher hast du den Handwerker, der macht den ganzen Arbeitsgang im Ganzen und dann werden die ganzen Teiloperationen aufgesplittet auf verschiedene Arbeiter, die jeweils immer nur eine Teiloperation hintereinander vollführen und damit natürlich viel mehr Stecknadeln in der gleichen Zeit produzieren können, wie es vorher der Fall war. Also damit ist eine riesen Produktivitätssteigerung verbunden und deswegen finde ich es wichtig, sozusagen diese Form der Arbeitsteilung, wie man das organisiert, nicht nur immer von der Seite der Herrschaft anzugucken, sondern dass damit eben Produktivitätssteigerungen verbunden sind, die ja eventuell zu einem bestimmten Konsens auch führen. Also sozusagen die Arbeitsorganisation macht auch Sinn. Und das auch hinsichtlich dessen, okay, in der Industrie kommen die Arbeiter in der Fabrik zusammen. Und diese erste Form der Kooperation. Und Marx bezeichnet ja diese einfache Kooperation, wenn die Arbeiter zusammenkommen und an der Maschine arbeiten, als überhaupt den Ausgangspunkt des Kapitalismus. Und die besondere Form dieser Kooperation ist eben diese Form der Arbeitszerlegung. Aber wenn eben diese Arbeiter in der Fabrik zusammenkommen, muss diese Arbeit auch in gewisser Weise geplant werden. Und dass diese Funktion, die der Kapitaleigentümer eingangs hat, diese Doppelfunktion von wirklich planen, also was einen Sinn hat, und gleichzeitig kommandieren, also herrschen, wird dann an Management, ans Management abgegeben, die das übernehmen. Was passiert jetzt beim Taylorismus oder Fordismus? Jetzt haben wir irgendwie ein neues Arbeitsmittel, nicht einfach mehr nur die industrielle Maschine, sondern Förderanlagen, also ein Fließband. Das heißt, der Takt der Arbeit kann erstmal durchs Fließband vorgegeben werden. Das ist auch eine bestimmte Art der Kooperation, die durchs Fließband vorgegeben wird. Und was passiert? Es passiert nicht nur eine Dequalifizierung, sondern zunehmend mehr Arbeiter kommen in Planungsbüros. Das war nämlich auch so, dass als es sich durchgesetzt hat, der Widerstand ja nicht nur von den Arbeitern kam, die sozusagen eben sich diesem Takt des Fließbands anpassen musste und dass dann eine Dequalifizierung passiert ist, sondern dieser Widerstand kam anfangs auch vom Management, weil die Aufgaben an diese Planungsbüro abgeben mussten und damit auch natürlich einen Machtverlust verbunden haben. Also das beides muss man irgendwie angucken. Und was passiert jetzt in der Krise des Fordismus? Hat ja schon gesagt, dass damit auch eine große Produktivitätssteigerung verbunden war, also mit dieser Fließbandkooperation. Aber dann ist es eben so gewesen, Mitte der 70er Jahre, dass mit dem Einzug der Mikroelektronik eine Automation vonstatten ging, sodass ein großer Teil dieser körperlichen Routinearbeiten eben nicht mehr vollführt werden mussten. Die fielen einfach weg. Und das merkte man halt in dieser Krise, dass sozusagen ein großer Teil der Arbeit wegfällt. Und während man sozusagen in der 1929er Krise noch den Keynesianismus als Ausweg sah, also sozusagen eine Stärkung der Nachfrage, einen größeren, stärkeren staatlichen Eingriff, war es jetzt genau umgekehrt. Also jetzt war Keynesianismus nicht mehr angesagt und schon gar nicht als nationale Regulationsweise, sondern Mitte der 70er hat sich dann eben auch der Neoliberalismus in Stellung gebracht, also vor allen Dingen erst in den USA mit Reagan und mit Frau Thatcher, die ja gerade gestorben ist. Darauf komme ich aber noch zurück. Was ich dann gemacht habe, war mir anzugucken, okay, was passierte aber eigentlich noch? Also Automation kann ja jetzt irgendwie nicht alles sein. Und das Ergebnis meiner Analyse ist im Prinzip, dass es nicht nur um Automation ging, sondern eben dass Mitte der 70er, also mit dem Durchbruch durch Mikroprozessoren, NC, CNC-Maschinen, erst die Computerisierung so richtig in Schwung gekommen ist und dass es eigentlich letztlich um die Software ging. Also dass sozusagen Software Anwendungs- und Entwicklungsvoraussetzung überhaupt für die Mikroelektronik ist. Und die führte eben einerseits Mitte der 70er zu dem Wegfall dieser schon genannten körperlichen Routinearbeiten an der Maschine. Sie führte aber eben auch dazu, dass Angestellte zugenommen haben, nämlich einerseits in der Programmierung, zuerst von den NC- und CNC-Maschinen, in der Forschung und Entwicklung, in der Disposition, also in dieser Arbeitsplanung und zugleich auch im eher schlecht bezahlten Dienstleistungssektor. Also aber darauf komme ich später noch, wenn es um Prekarisierung von Arbeit geht. Das war halt in den 70ern. In den 80ern war es aber auch so, dass eben auf Basis neuer Softwarekonzepte das Personal Computing möglich geworden war. Das heißt, Software breitete sich jetzt über die Werkshallen hinaus, auch in den Büros aus und die haben dann an Bedeutung zugenommen in der Wirtschaft. Also inzwischen ist es so, dass in der EU mehr als die Hälfte, in der BRD ungefähr 2/3 der Arbeitsplätze mit Computer ausgestattet sind. Also es gab jetzt aktuell eine Bitkom-Studie, die sagen sogar 87% der Beschäftigten arbeiten inzwischen am Computer und die dröseln das nochmal so richtig schön auf. Also wer arbeitet jetzt am PC, am Tablet, am Smartphone und so weiter und so fort. Und das bedeutet eben, dass in dieser, also ab den 70ern, die Mechanik zunehmend durch Software ersetzt worden war, dass sich die Kosten eben von der Fertigung, also von der Produktion in den Werkshallen, zunehmend auf die Entwicklung verlagert haben, von dort wieder von der Hardware auf die Software. Und Hirsch-Kreinsen, das ist ein ziemlich bekannter Industriesoziologe, hat schon Ende der 90er dann gesagt, dass der Maschinenbau, der für die industrielle Entwicklung primär war, seine Schlüsselrolle eben an die Informations- und Telekommunikationsbranche abgegeben hat. Und das zeigen eben auch Zahlen. Also selbst wenn man sich nur diese Branche ansieht, dabei geht es natürlich nicht nur um diese Branche, sondern die Technik, also Computertechnik hat sich ja auch in allen anderen Branchen festgesetzt, aber eben selbst die Branche nur hat bereits 2005 mit fast 74 Milliarden, inzwischen haben sie, glaube ich, die 150er Milliarden Euro-Grenze geknackt, hatte schon 2005 also die höchste Wertschöpfung noch vor Maschinenbau, Automobil, Metallindustrie, und dort werden eben hauptsächlich Software-IT-Services, also die sorgen für eine steigende Nachfrage, und Softwareentwickler werden dort hauptsächlich eingestellt. Also das ist das, was man irgendwie eh schon in der Literatur nachlesen kann. Ich habe für meine Diss damals aber auch eine eigene empirische Untersuchung gemacht in einem großen transnationalen Unternehmen der Elektrotechnik im Bereich Kommunikation und Verkehr. Und dort lässt sich eben bestätigen, dass die Beschäftigten hauptsächlich inzwischen, das war aber eben vor allen Dingen auch in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, mit Software arbeiten, die sich dann je nach Anwendungsgebiet unterscheiden. Also diese differenziert sich ja auch zunehmend aus, also von Betriebssystem, Anwendung, CAD-Programm, Entwicklungsumgebung, tralala, tralala, tralala. Um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen bildlich zu machen, Zitat von dem Chef der Berliner Brandenburgischen Metall-Elektroindustrie, der wurde mal in der Berliner Zeitung zitiert: Von vielen Berufen herrscht einfach ein falsches Bild. Ein Zerspannungsmechaniker ist heute fast schon ein halber Programmierer, das weiß nur niemand. Und das ist im Prinzip das erste Moment, was für mich den Prozess der Computerisierung ausmacht. Also das Hauptarbeitsmittel verändert sich von der Maschine zur Software. Was natürlich nicht bedeutet, dass Maschinen verschwinden, sondern dass die selbst sich transformieren, verändern. Aber es bedeutet vor allen Dingen, dass Software eben für, also meiner Auffassung nach, für technische wie gesellschaftliche Entwicklung entscheidend wird. Und damit hängt eben das zweite, vielleicht noch wichtigere Moment zusammen, dass sich eben auch die Arbeitsorganisation verändert. Und um das zu zeigen, habe ich damals zwei Analyseschritte gemacht. Also ich habe erst geguckt, okay, wenn man jetzt mit Software arbeitet, was sind dann die Arbeitsanforderungen idealerweise? Also was entspricht dem? Und im zweiten Schritt habe ich mir angeguckt, okay, aber was ist Realität? Und wenn man sich jetzt irgendwie mal die neuen Arbeitsanforderungen anguckt, dann kann man zusammengefasst in einem Satz sagen, also zunächst wird die Arbeitsplanung kooperativ, also nicht mehr wie im Taylorismus von oben nach unten, sondern kooperativ. Die Kooperation selbst wird komplex und die Arbeitsteilung ist eben halt keine Arbeitszerlegung mehr von Teiloperationen an der Maschine, sondern wird zu einer Spezialisierung von Kompetenzen, und da wird Kreativität ausschlaggebend. Okay, und um das noch ein bisschen auszuführen, damit ihr mir nicht einfach glauben müsst, ist, dass ich jetzt die Anforderungen mal kurz darlege und beginne halt mit der Kreativität. Was man halt feststellen kann, ist, dass in diesem ganzen Prozess bis heute die Durchschnittsqualifikation der Arbeitenden gestiegen ist. Das kann man nachlesen, beispielsweise bei Fester, der wie andere Autoren zu der Feststellung kommt, dass beispielsweise die akademischen und halbakademischen Berufe zugenommen haben. Die von mir Interviewten beispielsweise haben fast alle einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss und brauchen trotzdem noch eine praktische Einarbeitungszeit, also trotz dieses hohen theoretischen Wissens von fast bis zu 5 Jahren, also ehe sie eingearbeitet sind in ihr Gebiet. Wenn man sich jetzt die Kompetenzen im Detail anguckt, dann kann man sehen, dass natürlich das Wissen über Software notwendig wird, dass soziale und wirtschaftliche Kenntnisse zunehmen und dass natürlich die Arbeitenden auch selbstständiger werden aufgrund ihrer hohen Qualifikation. Also das heißt, dass die Arbeitenden auf Basis dieser Kompetenzen und weil eben körperliche wie auch geistige Routine-Tätigkeiten zunehmend technisiert werden, vor allem kreativ tätig werden müssen. Und das bedeutet natürlich auch fürs Management, dass die teilweise nicht mehr ganz nachvollziehen können, was sie da eigentlich tun. Also dass sie sozusagen vorher recht detailliert am Fließband natürlich vorgeben konnten, okay, in der und der Zeit musst du das und das tun. Wenn die jetzt heute nachvollziehen wollen, was zum Beispiel so ein Entwickler macht oder andere Leute, dann können die das nur erahnen oder müssen im Prinzip selber geistig kreative Tätigkeiten vollführen. Und damit kommt es natürlich dazu, dass jetzt neue Managementmethoden Einzug halten wie Zielvereinbarung. Also so nach dem Motto, macht was ihr wollt, aber Hauptsache ihr seid profitabel. Was man natürlich auch noch sehen kann, also was heißt natürlich, was ich gesehen habe, dass es zunehmend Eigeninitiativen der Arbeitenden gibt, wie beispielsweise von Softwareentwicklern, die dann ihre Projekterfahrung evaluieren. Und andere Beispiele zeigen, dass die halt zunehmend auch ihre Arbeit schon selbst organisieren. Das war das Erste. Wenn man sich die nächste Anforderung anguckt, dann sieht man, kreative Arbeit ist natürlich nicht mehr so zerleg- und planbar wie früher manuelle Operationen an der Maschine. Deswegen muss sich eben die Planung von oben nach unten zu einer kooperativen verändern. Und es kommt auch daher, bei kreativen oder innovativen Tätigkeiten ergeben sich natürlich viele Erkenntnisse und Schwierigkeiten erst im Arbeitsprozess selbst. Da kommt ja was Neues raus. Man weiß natürlich vorher noch nicht, was so auf einen zukommt. Also das heißt, auch technische wie auch Kundenanforderungen ändern sich ständig. Und deswegen arbeitet beispielsweise das Unternehmen, wo ich war, mit Planungshorizonten und Schätzverfahren. Und die Arbeitsaufwendung, also was die Entwickler schätzen, wie viel sie brauchen für ihre Tätigkeiten, die werden in die Planung einbezogen, erstens. Zweitens führen Entwickler zunehmend eigene Abstimmungen durch und Planung, was ungefähr schon ein Viertel bis zu einem Drittel ihrer Arbeitszeit einnimmt. Und das bedeutet letztlich, dass nur eine intensive Kooperation zwischen allen Beteiligten, also möglichst zwischen den Entwicklern, aber auch zusammen mit den Kunden dann überhaupt eine flexible Reaktion auf Unvorhergesehenes zulässt und dann überhaupt ermöglicht, dass Verbesserungen ständig in den Arbeitsprozess einfließen. Und damit wären wir schon bei der dritten Anforderung, also die komplexe Kooperation. Meinen Erkenntnissen nach verwandelt sich sozusagen diese einfache Kooperation, wie wir es vorhin gehört haben, also dieses Zusammenwirken in der Fabrik, zunehmend in eine komplexe, also erstmal aufgrund des bisher Gesagten, dass die kreativ tätig werden, dass die Planung kooperativ werden muss. Dazu kommt noch das Moment, dass sich eben die Arbeit globalisiert. Das heißt, durch Computerisierung wird halt eine weltweite Steuerung möglich, Spezialisierung, Flexibilisierung, das vor allen Dingen natürlich auf Basis des Internet, Intranet mit der dazugehörigen Software. Und es wird halt eine globale, unternehmensübergreifende Kooperation einerseits möglich, andererseits wird sie teils schon praktiziert, beispielsweise innerhalb von transnationalen Produktionsnetzwerken, auf Basis von externen Kooperationen. Also man sieht zunehmend, dass Unternehmen fusionieren oder irgendwie anderes über andere Formen kooperieren. Und bei Software sieht man es natürlich insbesondere. Da kann ich mal so noch zwei Soziologen zitieren, die kennt ihr vielleicht, Bös und Kempf, die sind am ISF München tätig, die sagen, unabhängig von ihrem konkreten Arbeitsort können jetzt Menschen dann in Echtzeit kooperieren, da ihr Arbeitsgegenstand, also eben beispielsweise eine Software-Applikation im Informationsraum, damit ist Internet gemeint, selbst zur Verfügung steht und auch die arbeitsbegleitende Kommunikation über netzbasierte IT-Systeme erfolgen kann. Was dann noch dazu kommt als weiteres Moment ist, dass sich die Kooperation oder beziehungsweise ja doch die Kooperation eben nicht mehr nur auf den Stoffwechsel mit der Natur bezieht, also wie eben in der industriellen Arbeit, sondern natürlich auch zunehmend auf komplexe gesellschaftliche Vorgänge, was man beispielsweise an sowas wie die Betriebssoftware von SAP zeigt, die sich ja vor allem um Betriebswirtschaft oder betriebswirtschaftliche Vorgänge unterstützt. Was wir hier natürlich auch noch wissen, ist, dass die Kooperation von Interessenantagonismen durchzogen ist. Wichtig ist hier jetzt aber der Moment, oder um was es mir geht, dass eben Management von oben dadurch problematisch wird, weil im Prinzip erst jetzt die kollektive Bewertung, aber auch die kollektive Integration von einzelnen Arbeitsleistungen flexibler einerseits ist und auch sachlich angemessener. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der letzten Anforderung, eben bei der Arbeitsteilung. Man könnte sagen, hier geht es wieder um eine besondere Form der komplexen Kooperation oder ihre Kehrseite. Und sie besteht jetzt eben nicht mehr in der Arbeitszerlegung von den Teiloperationen, sondern in der Spezialisierung von Kompetenzen. Die vollzieht sich natürlich einmal auf dem Berufsfeld der Informatik selbst. Also da gibt es natürlich eine Professionalisierung, verschiedene Computersprachen, verschiedene Softwareentwicklungsmodelle und so weiter und so fort. Und gleichzeitig passiert diese Spezialisierung auch in den Anwendungsgebieten, also Biowirtschaftsinformatik und so weiter und so fort. Plausibel ist natürlich, was die Interviewten sagen, dass die Arbeitsteilung eigentlich am effektivsten ist, wenn sie sich nach den Spezialisierungen richtet. Das ist aber nicht immer in der Praxis der Fall. Also jemand, der Benutzerflächen programmiert, wurde dann auf einmal für Datenbanken eingesetzt und umgekehrt. Das kann eben passieren, wenn irgendwie die Anweisungen von oben kommen. Und klar ist natürlich auch, dass wenn die Leute solche komplexen, wissensbasierten Arbeiten machen, dass sie auch zunehmend Verantwortung für die Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben übernehmen und dass eine Art Individualisierung passiert. Also dass, wenn die so spezialisiert sind, dass sie natürlich auch schwerer entbehrlich sind für das Unternehmen. Gut, das war das mit den Anforderungen. Ich habe dann sozusagen diese 4 Anforderungen zusammengefasst in einem Begriff, den ich kooperative Individualität nenne, um auch zu argumentieren, dass es meines Erachtens aufgrund dieser Anforderungen notwendig ist, dass die Leute sich eben zunehmend demokratisch selbst organisieren. Wenn man natürlich jetzt in die Realität guckt, ist das nicht der Fall. Ich finde immer, man sieht, also ich weiß nicht, ob ihr manchmal guckt, die Pinguine von Madagaskar, die finde ich total super. Und da zeigt sich das so ein bisschen. Da ging es letztens um Teamarbeit und der König Julien sagt, ja, Teamarbeit finde ich super, solange ich der Teamleiter bin. Und das ist so ein bisschen das Problem, also dass sozusagen die Leute natürlich schon im Team arbeiten sollen, aber dass es immer noch einen Leiter gibt. Ne? Also dass sozusagen die Hierarchie nicht wirklich verschwunden ist. Und das ist das, was wir in der Praxis sehen. Und da ist es in vielen Organisationen inzwischen so, dass es mit einer Matrix-Projektorganisation versucht wird zu lösen. Also man macht im Prinzip eine Vermittlung. Man muss irgendwie diesen neuen Anforderungen bis zu einer gewissen Weise gerecht werden, also macht man zunehmend Teamarbeit und Projekte, aber man versucht das mit der Hierarchie zu versöhnen, also indem man sozusagen die Hierarchie so ein bisschen abflacht, also das nicht mehr so stark eben von oben geplant wird, wie es noch im Taylorismus der Fall ist, aber so richtig von der Hierarchie will man sich natürlich nicht trennen. Und dann bei dieser Matrix-Projektorganisation ist es dann eben so, dass man in die traditionelle hierarchische Linie dann Projekte ansiedelt und da im Prinzip so einen gewissen Grad an Autonomie zulässt. Und das ist aber augenscheinlich widersprüchlich und man kann es auch an diversen Beispielen zeigen, dass dann eben trotzdem die Kommunikation irgendwie über den Vorgesetzten laufen soll, was ineffizient ist. Und es kommt eben zu einer Reihe von Produktivitätsproblemen, die sich vor allen Dingen in Form von Zeit- und Budgetüberschreitungen zeigen. Also der Flughafen könnte vielleicht ein ganz extremes Beispiel sein, aber das hat sicher irgendwie noch andere Ursachen. Und dadurch kommt es auch zu permanenten Umorganisationen in den Firmen, weil sie merken, dass es irgendwie hakt und versuchen, das zu effektivieren und versuchen halt immer wieder neue Managementformen auszuprobieren, aber das Problem bleibt. Was sich dann so ein bisschen durchgesetzt hat, ist eben diese neoliberale Strategie, dass man versucht, von oben dann eben einfach nur noch Rentabilitätsvorgaben zu machen. Also, weiß ich, ihr müsst eben 12-13% Rendite erbringen, dass man versucht, Personalkosten zu sparen, eine Leistungsverdichtung zu schieben. Das sind aber eben alles Strategien, die das Problem nicht lösen. Die haben sich halt ab Mitte der 70er durchgesetzt. Damit kam es eben auch zu einer Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen. Also Robert Reich, der damals in den 90ern Arbeitsminister unter Clinton war, hat es schon beschrieben, dass der Trend eben dahin geht, zur Ungleichheit, zur Armut trotz Arbeit. Fabrikarbeitsplätze fallen weg und neben den eben bereits schon erwähnten Angestelltenverhältnissen wurde vor allen Dingen der Dienstleistungsbereich aufgebläht. In den USA war das in den 80ern vor allen Dingen der private Sicherheitsdienst. Also das heißt, es entstehen auch neue Dienstleistungen, aber mit zumeist niedrigen Löhnen. Der Niedriglohnsektor ist auch in Deutschland angestiegen, inzwischen bis auf ungefähr 25%. Und die gewerkschaftliche Organisation ist zum einen schwierig in dem Bereich. Aber was eben auch noch ein wichtiges Moment der Schwierigkeit von Organisation geworden war, war eben die Globalisierung. Also dass sozusagen immer, wenn Standortkämpfe stattgefunden oder sagen wir mal so, Arbeitskämpfe an bestimmten Standorten, wurden die zugemacht und ausgelagert. Was kann ich noch erzählen? Also ich könnte euch jetzt natürlich noch verschiedene Zahlen zur Zunahme von Prekarisierung nennen, aber das ist euch sicherlich bekannt. Also es gibt beispielsweise die Repräsentativbefragung vom DGB-Index Gute Arbeit jedes Jahr. Da hat man halt 2008 schon festgestellt, dass es im Prinzip noch 47% sind, die inzwischen noch einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben, nicht in Leiharbeit sind und ein angenommenes existenzsicherndes Bruttoeinkommen von 2000 Euro haben. Minijobs sind angestiegen auf irgendwie 7 Millionen Arbeitsplätze, wobei 5 Millionen wirklich nur einen Minijob haben und keinen anderen Job. Und diese Liste ließe sich beliebig fortführen. Wie ich schon gesagt habe, ist es aber so, dass diese Strategien natürlich nicht die Produktivitätsprobleme lösen, sondern dass es eher zu Qualitätseinbußen kommt und auch zu einer Gefährdung der Arbeitsfähigkeit, was man eben an der Zunahme psychischer Erkrankungen sieht, die inzwischen schon zu 40% Ursache sind für Frühverrentung. Und trotz der Leistungsverdichtung werden eben die vorgegebenen Zeiten für Projekte oft nicht eingehalten. Im schlimmsten Fall werden die Projekte abgebrochen und die Innovationsfähigkeit geht flöten. Jetzt gibt es aber durchaus Gegenstrategien. In der Entwicklerszene selbst beispielsweise gibt es Ansätze von agilen Programmiermethoden, wie beispielsweise Scrum. Die haben so bestimmte Prinzipien, auch die des nachhaltigen Tempos oder Sustainable Pace. Also da geht es dann darum, dass die eben auch begründen, dass wenn Entwickler ständig Überstunden machen, dass die natürlich mehr Fehler reinprogrammieren, die später schwer sind zu finden. Das heißt, sie werden unproduktiv und das trifft aber nicht nur auf den Softwareentwicklungsbereich zu, sondern natürlich auch auf andere Arbeiten, dass Produktivität mit längeren Arbeitszeiten abnimmt. Das kann man in diversen Studien nachlesen. Dann würde ich denken, also über Maßnahmen oder Initiativen, weiß ich, zum Erhalt von Gesundheit und so weiter, sind natürlich gerade die Initiativen besonders spannend, die auf eine Demokratisierung von Arbeitsorganisationen zielen und vor allen Dingen auf die Eigeninitiative von Arbeitenden. Also progressiv sozusagen ist eine Politik, die Initiativen in Richtung solch einer autonomen Kooperation beziehungsweise allgemein einer Demokratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes unterstützen. Da gibt es dann schon verschiedene Ansatzpunkte. Also im gewerkschaftlichen Bereich gibt es halt die Initiative für gute Arbeit. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Vielleicht kennt ihr das, in den 70er Jahren hat es schon mal die Initiative Humanisierung der Arbeit gegeben. Das war damals eben noch für den Industriebereich gedacht, gegen Monotonie in der Arbeit und so weiter und so fort. Da war es aber so, dass noch eher die Arbeitswissenschaftler die Hoheit darüber hatten. Bei guter Arbeit geht es eben darum, die Beschäftigten selbst zu aktivieren und dass sie sagen, was sie eben brauchen, damit eine Arbeit gut ist. Was es im Entwicklungsbereich gibt, sind Initiativen zu freier Software. Dabei ist dort besonders spannend, dass es im Prinzip eine selbstorganisierte Initiative ist, in globaler Kooperation, die aber auch tatsächlich erfolgreich Produkte entwickelt. Und diese Zusammenarbeit überwindet auch die Konkurrenz zwischen den Unternehmen und integriert zugleich die Anwender. Dadurch werden tatsächlich auch Produktivitätsvorteile generiert, also auch Vorteile gegenüber proprietärer Software beziehungsweise kommerzieller Software. Aber diese Initiative übt auch eine recht hohe Anziehungskraft aufgrund ihrer politischen Zielvorstellung aus, also mit Schwerpunkt auf Informationsfreiheit zugunsten einer demokratischeren Gesellschaft. Man kann das aber natürlich nicht so kritiklos und 1:1 als eine politisch korrekte Initiative übernehmen, also zum einen, weil sie natürlich erstmal den Zugang doch recht hochschraubt nämlich das sind eher männlich, weiße, gut gebildete Softwareentwickler natürlich, die da tätig sind. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich vergegenwärtigen, dass es da auch schon eine neoliberale Strömung gegeben hat, die versucht hat, genau sich eben diese Produktivitätsvorteile einzuverleiben und die dann propagieren, dass diese eben auf den freien Markt beruhen würde. Also das muss man sich genau angucken. Außerdem ist eine Schwierigkeit bei dem Ganzen, dass die Solidarität durchaus mit den neuen Arbeitsverhältnissen ambivalenten, widersprüchlichen Charakter bekommen. Denn sozusagen der Aufruf von oben, dass man jetzt als Team arbeiten soll, dass man sich gegenseitig unterstützen soll, ist natürlich nicht die Solidarität, die wir uns vorstellen, wenn sie im Prinzip nur dazu dient, noch den Profit zu erhöhen, sondern also eine wirkliche Solidarität müsste darüber hinausgehen. Oft wird aber eben von vielen Soziologen, Sozial- und Arbeitswissenschaftler dieser Punkt nach oben gehoben und wird oft unter dem Label Subjektivierung diskutiert. Wenn man aber da verbleibt, kann man natürlich auch zu keinen anderen neuen Ideen kommen. Und damit würde ich das eigentlich schon fast belassen wollen. Was mir einfach wichtig ist, dass also aufgrund dieser neuen Arbeitsverhältnisse durchaus Kooperation verstärkt intensiviert wird, dass im Prinzip soziale Bindungen im computerisierten Arbeitsprozess versachlicht werden und damit die Subalternen, die Arbeitenden zumindest ein Potenzial ausbilden, vielleicht den Zweck sowie Art und Weise der Produktion gemeinsam gesellschaftlich demokratisch zu bestimmen, also statt diese der Anarchie des Marktes zu überlassen. Und das ist doch ein schönes Schlusswort.